Ich hatte ja schon angekündigt, dass ich dazu ganz am Anfang dieser Sitzung noch etwas zu Simmelsoziologie nachholen möchte, was ich letzte Sitzung auslassen musste. Es geht da um ein paar ganz wesentliche Bestimmungen der Simmelschen Soziologie als Formlehre und um einige Bestimmungen dessen, was er an die Verallgemeinerung des modernen Geldverkehrs knüpft. Und Sie werden merken, dass das ziemlich viel mit dem zu tun hat, was man später als Individualisierung oder auch als Flüssigwerden der Klassengrenzen bezeichnet hat und was dann später als ein wesentliches Argument dagegen vorgebracht worden ist, dass man in der Moderne noch von Klassen sprechen kann, was bei Simmel aber nicht der Punkt war, wie ich Ihnen zeigen werde. In einem zweiten Punkt möchte ich dann ganz kurz auf den Streit um die soziale Ungleichheit eingehen. Ich möchte dabei auch erläutern, warum gerade in diesem Fall Wissenschaft und Ideologie ständig miteinander interagieren und eng verschränkt sind, wozu wir uns irgendwie bewusst verhalten sollten. In einem dritten Punkt wird es dann darum gehen, genuin wissenschaftliche Konzeptualisierung von sozialer Ungleichheit Ihnen kurz vorzustellen. Ich möchte dabei nicht so vorgehen, dass ich Sie jetzt auf Klassentheorie indoktriniere, sondern es wird darum gehen, die verschiedenen Konzepte von Ständen, Klassenschichten und Milieus jeweils mit ihren eigenen Erklärungsansprüchen und Erklärungsmöglichkeiten zu diskutieren. Und das wird dann auch heißen, dass ich im vierten Punkt nochmal ganz kurz was dazu sage, wie aus meiner Sicht ein sinnvolles Verhältnis von Klassenschichtungs- und Milieuforschung geschaffen wäre, wo es aus meiner Sicht nicht um ideologische Vorentscheidungen gehen sollte, sondern wo es immer darum gehen sollte, wie sich verschiedene Begriffs- und Analyseraster möglicherweise sinnvoll ergänzen und miteinander in Verbindung bringen lassen. Zunächst aber zu Simmel. Es ist zunächst erstmal relativ interessant, dass Soziologie für Simmel selbst der Ausdruck einer Tendenz in der modernen Gesellschaft ist, die er als das Abstraktwerden gesellschaftlicher Beziehungen bezeichnet. Und dieses Abstraktwerden gesellschaftlicher Beziehungen hat mit Simmel sehr viel mit den Bedingungen der modernen Geldwirtschaft, des Industriekapitalismus, aber auch mit den Spezifika moderner Klassenverhältnisse im Unterschied zu früheren Ausprägungen sozialer Ungleichheit zu tun. Dazu ein längeres Zitat. So sind die Ansprüche, die die Soziologie zu erheben pflegt, die theoretische Fortsetzung und Abspiegelung der praktischen Macht, die im 19. Jahrhundert die Massen erlangt haben. Dass aber das Bedeutungsgefühl und die Aufmerksamkeit, die die unteren Stände den höheren abzwangen, gerade von dem Begriff der Gesellschaft getragen ist, liegt daran, dass Vermöge der sozialen Distanz die Ersteren, den Letzteren, nicht nach ihren Individuen, sondern nur als einheitliche Masse erscheinen, und dass eben diese Distanz beide Klassen in keiner anderen prinzipiellen Hinsicht verbunden sein lässt, als dass sie eben zusammen eine Gesellschaft bilden, indem die Klassen, deren Wirksamkeit nicht in der wahrnehmbaren Bedeutung der Einzelnen, sondern in ihrem Gesellschaftsein liegt, das theoretische Bewusstsein in Konsequenz der praktischen Machtverhältnisse auf sich zogen, nahm das Denken auf einmal wahr, dass überhaupt jede individuelle Erscheinung durch eine Unermesslichkeit von Einflüssen aus ihrem menschlichen Umgebungskreis bestimmt ist. Was jetzt in diesem längeren Zitat zum Ausdruck kommt, ist eine Tendenz, die sich schon in der Unterscheidung kapitalistischer und vorkapitalistischer Formen der Vergesellschaftung bei Marx kennengelernt haben, nämlich, dass die sozialen Differenzen und Ungleichheiten der Individuen nicht mehr nach ständischen Zuordnungskriterien klar bestimmt sind, sondern dass sich soziale Differenzen eben erst in gesellschaftlichen Beziehungen, in abstrakten gesellschaftlichen Beziehungen herstellen, während die Individuen nicht nur scheinbar, sondern tatsächlich immer größere individuelle Freiheitsgrade voneinander erlangen. Das heißt jetzt für Simmel aber andererseits, dass da sichtbar wird, dass trotz dieser individuellen Freiheitsgrade und trotz der wachsenden individuellen Freiheiten die Individuen über ihre Lebensbedingungen und Umstände offenbar nicht selbst entscheiden können und es offenbar so ist, dass sich bestimmte spezifische Massenphänomene, Aggregationsphänomene von Ungleichheit weiter durchsetzen, diese Ungleichheiten jetzt auf einmal auf genuin gesellschaftliche Kräfte und Kräfteverhältnisse zurückgeführt werden und zurückgeführt werden müssen. Wie macht man das jetzt, wenn man das soziologisch analysieren will? Wichtig ist dabei für Simmel zunächst, dass die Soziologie als Disziplin überhaupt keinen eigenen Gegenstandsbereich hat, sondern sie braucht eklektisch die Halbprodukte anderer Wissenschaftsdisziplinen, nämlich Geschichte, Ökonomie, Psychologie, Statistik und so weiter und so fort, um diese Halbprodukte dann als Wissenschaft zweiter Potenz in neue Synthesen einzuordnen. In ihrem jetzigen Zustand gibt sie, also die Soziologie, nur einen neuen Standpunkt für die Betrachtung bekannter Tatsachen. Der genuin soziologische Gesichtspunkt, den die Soziologie für Simmel der Betrachtung ganz verschiedener Phänomene hinzufügen kann, hat bei ihm sehr wesentlich mit der Unterscheidung zwischen Form und Inhalt der Gesellschaft zu tun, und die erinnert in vielen Punkten ganz gut oder ziemlich genau an die Entscheidung von Form und Inhalt, die Sie im Zusammenhang mit Marx auch schon kennengelernt haben. Gesellschaft existiert, wo mehrere Individuen in Wechselwirkung treten. Diese Wechselwirkung entsteht immer aus bestimmten Trieben heraus oder um bestimmter Zwecke willen. Ich bezeichne das, was in den Individuen als Trieb, Interesse, Zweck, Neigung, psychische Zuständigkeit und Bewegung derart vorhanden ist, dass daraus die Wirkung auf andere und das Empfangen ihrer Wirkung entsteht, als den Inhalt, gleichsam die Materie der Vergesellschaftung. An und für sich sind diese Stoffe noch nicht sozialen Wesens. Weder Hunger noch Liebe, weder Arbeit noch Religiosität, weder die Technik noch die Funktion und Resultate der Intelligenz bedeuten, wie sie unmittelbar gegeben sind, schon Vergesellschaftung. Vielmehr, sie bilden diese erst, indem sie das isolierte Nebeneinander der Individuen zu bestimmten Formen des Miteinander gestalten, die unter dem allgemeinen Begriff der Wechselwirkung gehören. Was nun die Gesellschaft in jedem bisher gültigen Sinne des Wortes eben zur Gesellschaft macht, das sind ersichtlich die so angedeuteten Arten oder eben Formen der Wechselwirkung. Soziologie ist für Simmel also vor allen Dingen die Lehre von den Prozessen und Formen der Wechselwirkung, die zwischen den Individuen bestehen und auftreten, beziehungsweise in einer anderen Formulierung, sie ist die Lehre von den Formen der Vergesellschaftung. Der Relationalbegriff der Wechselwirkungen, den Sie ja auch bei Marx schon kennengelernt haben, dieser Relationalbegriff impliziert jetzt ein bestimmtes heuristisches Prinzip, also eine bestimmte Art und Weise, wie wir unsere Aufmerksamkeiten und Fragestellungen fokussieren. Und dieses heuristische Prinzip besagt eben, dass soziale Phänomene nie aus irgendwie einer einzigen Kausalursache abgeleitet werden können, sondern immer aus einer Gesamtheit von Relationen mit anderen Phänomenen zu erklären sind. Also das heißt, wir können weder die Ökonomie als Kausalursache nehmen, noch können wir irgendwelche bestimmten Lebensstilformen oder kulturellen Praktiken von Individuen als einzige Kausalursache nehmen, sondern das Interessante ist, welche Relation und Wechselwirkung in den Verhältnissen verschiedener Elemente überhaupt erst bestimmen, was einen gesellschaftlichen Zusammenhang bildet oder konfiguriert. Wenn wir es jetzt mit längerfristig relativ stabilen Konfigurationen in solchen Beziehungen zu tun haben, in solchen Relationen, ergeben sich daraus spezifische soziale Formen, in denen sich diese Wechselwirkung vollziehen kann. Und diese sozialen Formen können dann relativ stabil sein und eine ganze Reihe verschiedener Inhalte vermitteln. Das wird jetzt vielleicht etwas konkreter, wenn man sich anguckt, wie das Verhältnis von Form und Inhalt für Simmel genau beschaffen ist. Wenn wir uns jetzt irgendein konkretes Phänomen angucken, dann liegt diese Unterscheidung natürlich nicht klar auf der Hand, sondern es handelt sich um eine begrifflich-analytische Unterscheidung, um damit etwas erklärbar zu machen. Das Wesentliche ist für Simmel, dass bestimmte soziale Formen immer unabdingbar sind, um bestimmte Inhalte, zum Beispiel Bedürfnisse, Interessen und Gefühle, zu vermitteln, also das heißt in irgendeiner Form zu richten, dass aber gleichzeitig die sozialen Formen nicht auf die Inhalte reduziert werden können. Woran man das sieht, das wären vielleicht zwei Beispiele, die Simmel selbst bringt. Wenn wir eine Form wie die soziale Konkurrenz nehmen, also Konkurrenz ist ja gerade in modernen Gesellschaften, wie Sie wissen, ein sehr wichtiges und zentrales Prinzip, das wird Ihnen ja auch schon in der Schule eingetrichtert, ne? Es geht immer um die Konkurrenz um knappe Güter oder um die Konkurrenz um Aufmerksamkeiten. Konkurrenz ist jetzt so eine allgemeine Form, die aber sehr verschiedene Inhalte vermitteln kann. Die Konkurrenz mit dem Hintergrund ökonomischer Profitorientierung ist zum Beispiel eigentlich eine andere Konkurrenz als die des wissenschaftlichen Erkenntnisstrebens. Ne, beim wissenschaftlichen Erkenntnisstreben geht es jetzt, außer wenn das selbst schon ökonomisch überformt ist, normalerweise nicht um den Kampf um knappe Güter und es geht nicht um Verdrängungskonkurrenz, bei der sie irgendwelche anderen Leute ausschalten wollen, sondern es geht in dieser Konkurrenz um einen Wettbewerb in einem gemeinsamen Anspruch auf Wahrheit zum Beispiel. Trotzdem haben die Formen des Wettbewerbs, dass man sich gegenseitig überbieten will, dass es bestimmte Steigerungslogiken darum gibt, natürlich einige Gemeinsamkeiten. Umgekehrt ist es genauso für Simmel, dass dieselben Inhalte, zum Beispiel Sexualbedürfnisse, die jetzt vermute ich mal in jeder Gesellschaft irgendwie gegeben und irgendwie vorhanden sind, dass dieselben Inhalte wie Sexualbedürfnisse sehr, sehr verschiedene Formen annehmen können, die uns wieder was über spezifische Gesellschaftszustände eher aussagen. Ja, also das heißt, ob wir jetzt Formen von Monogamie, möglicherweise noch mit einem bürgerlichen Liebesideal verbunden, von Polygamie, von Sukzessivpolygamie, also das heißt, Sukzessivpolygamie meint den sukzessiven Wechsel von verschiedenen Partnerschaftsformen, wo man sozusagen in einer bestimmten Phase monogam ist, aber im zeitlichen Verlauf die Partner wechselt. Die konkreten Ausformungen der bürgerlichen Familie, Prostitution, Affären, One-Night-Stands, Internetpornografie, was auch immer, sind jetzt ganz, ganz verschiedene Formen, in denen diese konkreten Inhalte vermittelt werden. Und wenn wir uns jetzt angucken wollen, wie eine Gesellschaft funktioniert, wie Sexualbedürfnisse gesteuert und strukturiert werden, dann ist es weniger interessant, davon auszugehen, dass Individuen irgendwie in allen verschiedenen Gesellschaftsformen möglicherweise irgendwann mal geil waren oder irgendwie gevögelt haben und sich reproduziert haben, sondern die interessante Frage ist, in welchen konkreten sozialen Konfigurationen passiert das? Für Simmel ist es jetzt so, dass Inhalte ohne Form eigentlich gar nicht sozial vermittelt werden können. Das heißt, jeder konkrete Inhalt ist in gesellschaftlichen Verhältnissen an sich so unbestimmt, dass er ohne die Vermittlung in einer bestimmten Form gar nicht dauerhaft prozessiert werden kann. Umgekehrt ist es aber auch so, dass Formen nicht überdauern können, wenn sie nicht mit bestimmten Inhalten gefüllt werden. Ich hatte Ihnen ja vorhin schon gesagt, es handelt sich bei beiden für Simmel jetzt zunächst um analytische Begriffe. Das heißt, auch hier müssen wir uns dann im Konkreten die Wechselwirkung von Inhalt und Form immer genau angucken, wenn uns das interessiert. Es ist nämlich so, dass die Ausdifferenzierung bestimmter sozialer Formen immer auf die Ausprägung der Inhalte zurückwirkt, die in ihnen überhaupt vermittelt werden können. Das heißt zum Beispiel, die Ausdifferenzierung der modernen bürgerlichen Form der Liebesehe oder die moderne Semantik der Innerlichkeit, also dass die Individuen in der Romantik zum Beispiel alle auf einmal davon anfangen zu sprechen, was sie fühlen und dass sie irgendwie glauben, dass sie Subjekte sind, in deren tiefen Inneren irgendwas brodelt. Die Art und Weise, wie so kommuniziert werden kann, bewirkt erst eine spezifische Verfeinerung und Ausdifferenzierung der Inhalte. Also das heißt, die Art und Weise, wie über Emotionalität zum Beispiel gesprochen wird, prägt diese Emotionen selbst. Also das heißt, bei Simmel gibt es zum Beispiel die schöne, die ist nicht von Simmel, die ist von Luhmann, aber das meint was Ähnliches. Bei Luhmann gibt es die schöne Beobachtung, dass die romantische Liebe primär kein Gefühl ist, sondern eben ein Medium. Ein Medium ist eben eine Form der Vergesellschaftung. Würde man schon darin sehen, dass die meisten Individuen, bevor sie das erste Mal überhaupt erfahren, dass sie so etwas wie Liebe empfinden, sozusagen im Leerlauf dieses Gefühl eingeübt haben. Ne? Sie haben sich die ganze Zeit Filme angeguckt, sie sind die ganze Zeit zugekleistert worden mit bestimmten Informationen, Werbebotschaften, Semantiken, die ihnen vermitteln, dass ihre Gefühle genau so kodiert sein müssen. Und das ändert natürlich die Art und Weise, wie sie Gefühle überhaupt empfinden können und eben auch kommunizieren können. Ein anderes Beispiel für diese Wechselwirkung von Form und Inhalt wäre die Ausdifferenzierung der Geldform. Die Geldform vermittelt ja was ganz Bestimmtes, das haben Sie auch bei Marx schon gelernt. Es geht irgendwie um den wechselseitigen Austausch von Gütern, Diensten und Leistung, das wäre sozusagen der Inhalt, aber erst indem dieser Inhalt in eine bestimmte Form gebracht wird, nämlich in die Geldform, kann so etwas wie die Sparneigung entstehen. Ne? Was wollen Sie, das ist ein altes Beispiel von John Locke, was wollen Sie mit 10.000 Äpfeln, die könnten nur vergammeln, hat keinen Sinn, die aufzuhäufen, indem die Form der Vermittlung der Austauschbeziehung selbst eine Form wird, die wie Geld aufgespart und akkumuliert werden kann, kann sowas wie Sparneigung überhaupt erst Sinn machen. Ähnlich ist es eben mit Profitorientierung und Gewinnsucht, die dann tatsächlich individuelle Einstellungen, individuelle Inhalte des Handelns werden können, die aber diese bestimmte Form voraussetzen. Und wie ich Ihnen gleich noch zeigen werde, ist auch das, was man heute Individualisierung oder die Pluralisierung von sozialen Lagen nennt, etwas, das für Simmel erst durch die Geldform und durch diese spezifische Vermittlung der Austauschbeziehungen möglich wird. Wie gesagt, gibt es jetzt hier einige Schnittmengen und Überschneidungen mit Marx' Unterscheidung von Form und Inhalt. Und es gibt auch noch einen anderen Punkt, den man vielleicht immer beachten sollte, wenn man Simmel liest, dass nämlich Simmel genauso wie Marx wesentlich davon lebt, dass bei ihm um die Gegenüberstellung von Widersprüchlichen und um die Suche nach verbindenden Logiken im Gegensätzlichen geht und um die Herausstellung von Ambivalenzen moderner Vergesellschaftung. Das wird jetzt besonders deutlich, wenn man sich Simmels Betrachtung des Geldes als Medium moderner Vergesellschaftung anguckt, der nicht umsonst sein zweites oder manche Leute würden auch sagen sein eigentliches Hauptwerk gewidmet hat. Denn während die berühmte Soziologie von Simmel eher eine Sammlung von verschiedenen Aufsetzungen und Betrachtungen ist, die an anderer Stelle schon erschienen waren, ist die Philosophie des Geldes die einzige wirklich ausführliche Monographie, die Simmel geschrieben hat, oder zumindest in dieser Ausführlichkeit mit 700 Seiten die ausführlichste. Die kann ich Ihnen jetzt natürlich nicht nacherzählen, es geht um ein paar wesentliche Punkte. Was ist das Wesentliche am Geld bei Simmel? Geld ist für Simmel das, was er die reale Abstraktion nennt. Das ist jetzt übrigens ein interessanter Umweg. Es gibt eine spezifische Schule von Marxisten, also Alfred Sohn Rethe, bei dem übrigens Jost Halfmann, den Sie vielleicht noch kennen, der hier lange Zeit die Professur für Techniksoziologie innehatte, seine akademische Karriere begonnen hat. Alfred Sohn Rethe hat eine ganze Theorie darauf aufgebaut, anschließend an Marx diesen Begriff der realen Abstraktion und was das für gesellschaftliche Verhältnisse und Beziehungen heißt, zu entwickeln und auszubauen. Dieser Begriff der realen Abstraktion kommt in dieser Schärfe und Prägnanz aber eben nicht von Marx, sondern ist das erste Mal von Simmel eingeführt worden. Reale Abstraktion heißt, dass Geld oder dass das Spezifische des Geldes eben darin liegt, dass es von allen Eigenschaften der Dinge und der Tätigkeiten und der Menschen, die irgendwie über das Geld vermittelt in Beziehung treten oder in Beziehungen gebracht werden, absieht und sie eben über diese reine Form eines abstrakten Tauschwertes vermittelt. Für Simmel ist der Wert, der sich im Geld ausdrückt, deswegen eine Art dritte Kategorie zwischen Subjektivität und Objektivität. Er ist nämlich eine spezifische Form der Verkörperung eines zur Selbstständigkeit gelangten Ausdrucks einer rein gesellschaftlichen Relation und einer rein gesellschaftlichen Relation, die aber potenziell in den Beziehungen zwischen allen Dingen sozusagen liegen kann. Geld ist damit ein allgemeines, abstraktes und neutrales Medium des Austauschs und als solches ist es sozusagen das paradigmatische Beispiel für eine reine Form, in dem Sinne, wie ich sie gerade vorgestellt habe, mit Simmels Unterscheidung. Geld ist nämlich an sich eine absolut inhaltsleere Form oder eine absolut inhaltslose Form. Darin ist es für Simmel sozusagen mit dem Intellekt vergleichbar. Kleines Zitat dazu. Alle anderen Dinge haben einen bestimmten Inhalt und gelten deshalb. Also Äpfel und Birnen, weil sie spezifisch schmecken und weil man damit was Bestimmtes anfangen kann. Das Geld umgekehrt hat seinen Inhalt davon, dass es eben gilt. Es ist das zur Substanz erstarrte Gelten, das Gelten der Dinge ohne die Dinge selbst. Was jetzt das Wichtige ist, ist, dass Geld gerade durch diesen rein formalen und abstrakten Charakter etwas sehr Spezifisches kann. Es kann nämlich jeden beliebigen subjektiven oder objektiven Inhalt beliebig vermitteln. Das führt dann auch manchmal zu moralischer Empörung oder halt zur Ablehnung der Geldform. Dann gibt es tausende Songs, in denen halt beschworen wird, dass man Liebe nicht kaufen kann. Ziemlich viele andere Sachen, die dazugehören oder vielleicht in der Liebesform dann kodiert werden können, kann man allerdings sehr wohl kaufen. Und das ist sozusagen dann auch einer der Hintergründe des antimonetären Affektes, den man in der modernen Gesellschaft ja auch häufig antrifft, ne, dass die Individuen irgendwie Angst haben, dass das Geld in zu viele ihrer anderen Beziehungsformen irgendwie intervenieren oder eingreifen könnte. Das zeigt aber gleichzeitig schon, dass es das prinzipiell als reine Form, die jeden Inhalt vermitteln kann, eben auch tatsächlich tun kann. Als allgemeiner Mittler zwischen jedem beliebigen subjektiven Begehren und jedem beliebigen Objekt ermöglicht das Geld jetzt für Simmel erst die freie wechselseitige Ausdifferenzierung von Begehren und Objekten jenseits anderer sozialer Zwänge und Verhältnisse. Was heißt das jetzt konkret? Wenn Sie sich vorstellen, was ich Ihnen in einer der letzten Sitzungen mit Marx zum standesgemäßen Konsum in vorkapitalistischen Gesellschaften erzählt habe, dann ist es so, dass sozusagen überhaupt die Art der Konsumbedürfnisse, die für bestimmte Stände und soziale Gruppen möglich sind, die Art eines bestimmten Begehrens, das sich auf bestimmte Güter richtet, immer schon durch soziale Zwänge und Beziehungen präfiguriert ist. Also es gibt einfach Sachen, die sind für sie nichts als Bauer oder als Handwerker, die sind nur für den Adel. Und es gibt bestimmte Sachen, die sind umgekehrt nur etwas für andere soziale Gruppen. Das Wesentliche in der Verallgemeinerung des Geldverkehrs heißt jetzt, dass prinzipiell jedes Individuum, sobald es nur über Geld verfügt, sozusagen jedes mögliche Gut erwerben kann. Und das korreliert jetzt mit dieser wechselseitigen Dynamik von Begehren und Innovation der Produktionskapazitäten und Produktivkräfte, indem jetzt für alle möglichen potenziellen Begehren verschiedene Güter produziert werden können, sich aber auch alle möglichen Begehren entwickeln können, die sich auf alles Mögliche richten. Ne? Was nicht möglich wäre, wenn sozusagen die Art der Bedürfnisse immer schon durch andere soziale Beziehungen und Zwänge klar vorgegeben und konfiguriert ist. Als reine Potentialität erlaubt das Geld für Simmel zugleich die Möglichkeit einer künftigen Zwecksetzung für alles Mögliche, aber gerade darin kann es zunehmend zum Selbstzweck werden. Das ist dann sozusagen auch die Sparneigung. Wir sparen uns alles Mögliche auf für die mögliche Zukunft von Genüssen, zu denen wir dann vielleicht gar nicht mehr kommen, weil wir ja immer arbeiten und sparen, um irgendwie diese reine Potentialität halt aufzuspeichern und zu bewahren. Das wäre dann so eine Erscheinung moderner Vergesellschaftung, die eben auch erst durch diese Form möglich wird. Für Simmel hat das Geld jetzt insgesamt sehr ambivalente Wirkung. Es bewirkt nämlich eine gleichzeitige Steigerung der Abhängigkeit aller Individuen voneinander und eine Steigerung der Unabhängigkeit und der individuellen Freiheiten. Das hat natürlich einmal was damit zu tun, dass die Verlagerung von immer mehr Austauschbeziehungen auf den Geldverkehr zu einer Auflösung traditioneller sozialer Bindungs- und Abhängigkeitsformen führt. Aber umgekehrt ist es eben so, dass die Steigerung der ökonomischen Abhängigkeit aller Individuen durch die Verallgemeinerung des Tauschs bewirkt. Und das heißt sozusagen einerseits, dass es die Steigerung der ökonomischen Abhängigkeit von den anderen Individuen, die in diesem Austauschprozess stehen, eben global bedeutet. Das heißt andererseits eben auch eine zunehmende Geldabhängigkeit des Zugangs zu allen möglichen anderen Formen von sozialer Integration und sozialer Teilhabe. Geld verlängert, das ist mit dieser globalen Dimension, die Sie ja auch bei Marx schon kennengelernt haben, die Dependenzketten der Austauschbeziehungen dabei ins Unendliche, sodass prinzipiell alle Individuen weltweit in irgendeiner Form vermittelt über das Geld in allen möglichen Formen von Austauschbeziehungen stehen. Es tut das aber eben in einer Form, die alle unmittelbaren sozialen Beziehungen und Bindungen zwischen diesen Individuen suspendiert. Das wäre dann wieder das alte Beispiel, das Ihnen im Normalbetrieb relativ egal ist, unter welchen Bedingungen ihre Kleidungsstücke so zusammengenäht worden sind oder in welchen Beziehungen sie mit anderen Leuten weltweit stehen, wenn sie so viel Fleisch verzehren. Weil die Nahrungsmittel dafür ja irgendwo herkommen müssen. Ne? Und dann hat man einen großen Sojabohnenanbau irgendwo in der dritten Welt. Das interessiert sie aber nicht, wenn sie sich auf ihr saftiges Steak freuen oder mal wieder ein paar Tonnen Fleisch in die Mülltonne kloppen. Oder Kilo, also natürlich Tonnen sind es immer nur in der gesellschaftlichen Aggregation. Eine nächste dieser Ambivalenz ist, dass das Geld auf der einen Seite die Quantifizierung und Objektivierung, also die Messbarkeit und Verrechenbarkeit aller Lebensäußerungen erlaubt, aber gleichzeitig zur Erschließung neuer subjektiver Lebens- und Erlebnisqualitäten und neuer Freiheitsgrade führen kann. Also in bestimmten Bereichen ihres Lebens geht es ständig um Verrechnung von Leistungen, gerade dadurch, dass sie auf diesem abstrakten Wege aber an alle möglichen Leistungen und Gegenleistungen herankommen und alles andere sozusagen ausblenden können, können sie auch über den geldvermittelten Konsum natürlich Zugang zu neuen Erlebniswelten, zu neuen Freiheitsgraden und so weiter und so fort erlangen, den sie vorher in dieser Form nicht gehabt hätten. An einem konkreten Beispiel, was diese Formveränderung eben auch mit den sozialen Beziehungen macht, kann man das ganz schön veranschaulichen. Bei Simmel in der Philosophie des Geldes macht er sich Gedanken darüber, wie sich im Verhältnis von Fronarbeit, Naturalabgaben und Lohnarbeit bzw. Geldsteuern die sozialen Beziehungen gravierend verändern, obwohl es in all diesen Formen eigentlich um denselben Inhalt geht. Ne? Also der Inhalt ist in all diesen Fällen, dass es irgendwie um die Abschöpfung von Tätigkeiten und die Abschöpfung von Produkten geht. Und diese Abschöpfung von Tätigkeiten und Produkten ist gleichzeitig immer irgendwie der Ausdruck von sozialen Dominanz- und Herrschaftsbeziehungen. Aber das abstrakter werden der Beziehung impliziert für Simmel, dass es eine gewaltige Steigerung der individuellen Freiheitsgrade in diesen Beziehungen gibt. Was meinen Geldsteuern? Na, Steuern, die eben in Geldform erhoben werden und nicht mehr als Naturalabgaben. Also der Unterschied ist damit auch schon relativ klar benannt. Ne, in der Fronarbeit oder in der Leibeigenschaft wird die Arbeitsleistung und die Tätigkeit eines Individuums direkt angeeignet und gleichzeitig direkt fremdbestimmt. Also der Fronbauer kann nicht entscheiden, wann und wie er arbeitet, sondern die Verfügung über seine Arbeitskraft ist in gewisser Weise absolut. Das heißt, ihm ist sozusagen vorgegeben, was er wann in bestimmter Form zu tun oder zu lassen hat. Wenn wir es jetzt mit Naturalabgaben zu tun haben, also die Kirche oder der Feudalherr, treiben halt den Zehnten in Korn oder in was auch immer ein, gibt es schon eine gesteigerte Freiheit, weil die Individuen selbst über ihre Zeit, wann und wie sie arbeiten, halt in irgendeiner Form disponieren können. Es muss nur ein bestimmtes Quantum an Produkten am Ende dabei rauskommen, das sie als Naturalabgaben leisten können. Gleichzeitig heißt sozusagen die Naturalabgabe, dass die Individuen wieder auf bestimmte Tätigkeitsformen festgelegt sind. Also der Kornbauer kann sich nicht entschließen, jetzt auf einmal Handwerker zu sein, weil er muss eben irgendwie in seiner Zeit, die er sich relativ freier einteilen kann, trotzdem Korn produzieren, das er dann abgeben kann. In der Lohnarbeit oder eben in der modernen Besteuerung von Geld geht es letzten Endes eben jetzt auch weiterhin darum, dass Dienste und Leistungen von Individuen irgendwie abgeschöpft werden, aber die Freiheitsgrade sind eben nochmal in einer absoluten Form gewachsen, weil es jetzt relativ gleichgültig ist, in welchem Lohnarbeitsverhältnis sie stehen oder was sozusagen die Tätigkeit ist, die der Besteuerung vorausgegangen ist. Und das ist eben damit gemeint bei Simmel, dass die abstrakte oder das Abstraktwerden der Form halt gleichzeitig eine Steigerung der individuellen Freiheitsgrade bedeutet. Mit den genannten Phänomenen geht jetzt auch etwas einher, was man die Nivellierung oder auch die Verflüssigung, die Flexibilisierung und Dynamisierung sozialer Differenzen nennen könnte. Die Individuen sind eben nicht mehr auf bestimmte soziale Ungleichheitsverhältnisse festgelegt und fixiert. Sie können sich relativ frei in diesen Beziehungsgefügen bewegen. Durch Bildung, Arbeit und so weiter und so fort sind unter Umständen soziale Aufstiege möglich oder auch soziale Abstiege. Das Wesentliche für Simmel ist jetzt aber, dass gleichzeitig mit dieser Tendenz zur Nivellierung oder Verflüssigung der sozialen Ungleichheiten das Geld auch neue Formen und Ausprägungen von anderen Kulturpraxen ermöglicht oder teilweise auch erzwingt, die die trotzdem fortbestehenden sozialen Ungleichheiten in irgendeiner Form jetzt wieder verfestigen und legitimieren sollen. Das wären dann zum Beispiel alle möglichen Formen von Distinktionskulturen, also von Distinktionen, Ausdruck einer bestimmten kulturellen Höherwertigkeit oder einer bestimmten Privilegierung, zu denen jetzt gleichzeitig sozusagen wieder nur die Verfügung über Geld überhaupt einen Zugang schafft. Das wird dann bei Bourdieu eine relativ große Bedeutung spielen. Und generell, darauf werde ich in der nächsten Sitzung im Zusammenhang mit der Frankfurter Schule, die an Simmel auch in sehr vielfältiger Weise angeknüpft hat, nochmal eingehen, gibt es für Simmel in all diesen Entwicklungen eine Kehrseite der individuellen Entwicklung oder der Individualisierung, die er als zunehmende Entseelung der sozialen Beziehungen bezeichnet, die eben nicht mehr unmittelbar und damit auch nicht mehr unmittelbar gestaltbar sind in vielerlei Hinsicht und die er mit einer wachsenden Übermacht der objektiven Zusammenhänge und Zwänge über die individuellen Gestaltungsmöglichkeiten beschreibt. Also das wäre genau auch wieder diese konstitutive Ambivalenz von Freiheit und wachsender Abhängigkeit. In der Zusammenfassung kann man sagen, dass Geld für Simmel durch die spezifische Form zum Katalysator der Ausbildung vieler anderer Charakteristika der Moderne wird, die es befördert und beschleunigt. Das heißt, das Geld ist natürlich nicht die einzige Ursache. Wir erinnern uns, Analyse von Wechselwirkung, nie alles auf eine Ursache reduzieren. Aber die Geldform ist eben ein bestimmter Katalysator, der wie in der Chemie der Katalysator. Der macht ja auch sozusagen nichts von allein, aber ein Katalysatorstoff kann eben dazu führen, dass bestimmte Prozesse beschleunigt oder verlangsamt werden. Und bei Simmel geht es eben darum, dass das Geld ganz, ganz viele andere Grundtendenzen in der modernen Gesellschaft, die ganz, ganz viele andere einzelne Ursachen haben, nochmal vermittelt und beschleunigt. Das wären, um das kurz zu benennen, die Tendenz zur sozialen Differenzierung, also zur Arbeitsteilung, zur funktionellen Differenzierung, zur zunehmenden Differenzierung, Ausdifferenzierung der Subjekte, aber auch der Objektwelt. Es wäre die schon benannte Tendenz zum Individualismus oder zur Individualisierung. Es wäre auf der anderen Seite die Tendenz zur Objektivierung, Rationalisierung und Versachlichung immer weiterer Aspekte des sozialen Lebens. Es wäre auch durch die Dynamik natürlich der kapitalistischen Wirtschaft, wie wir sie mit Marx kennengelernt haben, die Vermittlung einer zunehmenden Steigerung des Tempos und des Rhythmus des sozialen Lebens, also die Beschleunigung, wie Simmel sie sehr schön an der Mode zum Beispiel untersucht hat, die früher ein reines Oberschichtenphänomen war, die jetzt aber sozusagen mit der Verallgemeinerung des Geldverkehrs ein Phänomen wird, an das alle soziale Klassen in irgendeiner Form angeschlossen werden. Es wäre das, was Simmel die Steigerung der Ausdifferenzierung und Macht der objektiven Kultur gegenüber der subjektiven Kultur nennt. Bei ihm heißt das dann Tragödie der Kultur. Dazu komme ich in der nächsten Sitzung zur kritischen Theorie am Anfang nochmal kurz zurück. Und es wäre schließlich die Auflösung der Ständegrenzen und die Verflüssigung der Klassenlagen, die zunehmende Kreuzung der sozialen Kreise, die dadurch ermöglicht wird, dass Individuen durch Geldvermögen auch in oberen Schichten aufsteigen können, beziehungsweise von bestimmten Privilegien, die vorher sozial klar geschlossen waren, nicht mehr ausgeschlossen werden können. Und damit eng zusammenhängt die Pluralisierung der Lebensstile, die dadurch möglich wird, dass alle Individuen prinzipiell, insofern sie nur Geld haben, um dazu Zugang zu erlangen, in einer immer ausdifferenzierteren Objekt- und Güterwelt zwischen pluralen Möglichkeiten wählen können. Damit sind wir auch bei dem Punkt, wo der Simmel eben dann auch an den Anfang des Streits um die Klassengesellschaft oder um die Klassengesellschaftlichkeit ganz gut passt. Simmel benennt nämlich in seiner Philosophie des Geldes bereits im 19. Jahrhundert nicht nur zahlreiche, sondern wenn man vor allem in den letzten Teil des Lebens guckt, so ziemlich alle Dynamiken und Phänomene, die in der deutschen Soziologie der Nachkriegszeit als Beleg für eine angebliche Überwindung der Klassengesellschaft und ein Veralten der Klassensemantik und der Klassentheorie gegolten haben. Aber, das ist der Witz, Simmel erklärt all das gerade aus einem spezifischen Zusammenhang ökonomischer und kultureller Formen und ökonomischer und kultureller Entwicklungen des gesellschaftlichen Lebens, die eben auch in der Klassentheorie und Analyse zentral sind. Damit bin ich bei der Analyse sozialer Ungleichheiten und will erstmal ganz kurz was dazu sagen, wie uns bei der Analyse sozialer Ungleichheiten Wissenschaft und Ideologie immer in unendlichen Vermengungen und Vermischungen begegnen. Erstmal sind soziale Ungleichheiten natürlich ein universelles Phänomen. Wir erinnern uns an Marx. Es wären nicht verschiedene Individuen, wenn es nicht Ungleiche wären. Also Ungleichheit ist irgendwie etwas, das Individuen erst zu Individuen macht. Sie wären keine Individuen, wenn sie sich nicht in tausenderlei Hinsicht von anderen Individuen unterscheiden würden und damit ungleich wären. Wie wird jetzt soziale Ungleichheit überhaupt zu einem wissenschaftlichen Problem? Gerade weil soziale Ungleichheit prinzipiell in unendlicher Vielfalt auftritt, müssen wir, wenn wir uns soziale Ungleichheit angucken, immer genau darüber verständigen, welche Merkmale, welche Problemstellungen und welche Differenzierungskriterien für uns jetzt gerade überhaupt relevant sind. Das heißt, wir müssen unsere Problemstellungen klar definieren, weil wir eben erst damit bestimmen, welche Ungleichheit in welcher Hinsicht für die Analyse ausschlaggebend sein soll. Merkmale und Differenzierungskriterien können jetzt alles Mögliche sein. Also natürlich am naheliegendsten in modernen Gesellschaften immer Besitz, Einkommen und Bildung. Natürlich spielt aber auch die Differenzierung nach den Kriterien von Geschlecht, nach nationalen oder ethnischen Zuordnungen und Zurechnungen, nach dem Wohnort, nach Konsum und Lebensstilen, also nach den verschiedenen kulturellen Präferenzen für Musik, Kleidung, Nahrung, Filme, Literatur, Sport und verschiedene Sexualpraktiken. Das alles können Differenzierungskriterien sein, nach denen wir uns irgendwie soziale Ungleichheit angucken. Und entscheidend, welche wir jetzt wählen, sollte wieder sein, welche Problemstellungen wir eigentlich erschließen wollen. Wir können natürlich einfach als Erbsenzähler vorgehen und uns interessiert einfach, wie sind die Ungleichheiten überhaupt verteilt. Also das heißt, wir suchen einfach für verschiedene Merkmale, wie sind die ausgeprägt? Und dafür brauchen wir natürlich bestimmte Merkmals- und Klassifikationsbegriffe. Der anspruchsvollere Weg, die anspruchsvollere Fragestellung ist natürlich die Frage, wie hängen verschiedene Merkmale und Differenzierungsformen zusammen? So zum Beispiel wichtiges Analysefeld in der jüngeren Soziologie, das Verhältnis von Klassen- und Geschlechterverhältnissen, da offensichtlich auch die Ausprägung von Geschlechterverhältnissen, die Produktion von bestimmten Geschlechterkörpern klassenspezifisch unterschiedlich ist. Also das heißt zum Beispiel in den Oberschichten oder in den gesellschaftlichen Eliten anders aussieht als im Proletariat oder spezifisch in den Unterschichten. Wir können uns dafür interessieren, wie verschiedene unterscheidbare Gruppen, die wir nach diesen Differenzierungsformen unterscheiden können, miteinander interagieren und wie die Verhältnisse zwischen diesen verschiedenen Gruppen sind. Wir können uns dabei spezifisch natürlich auch für bestimmte Formen von Dominanz- und Abhängigkeitsverhältnissen interessieren. Wo es Dominanz und Abhängigkeit gibt, gibt es tendenziell immer auch Konflikte. Also das heißt, in der sozialen Ungleichheitsforschung kann auch die Analyse von Konfliktlagen, Konfliktausprägungen und Konfliktdynamiken sehr entscheidend sein. Da wäre sozusagen der Schnittpunkt zur sozialen Bewegungsforschung, weil sich soziale Interessenkonflikte eben immer auch durch verschiedene soziale Stellungen und Positionen überhaupt erst ergeben. Wir können schließlich fragen, was sind eigentlich die Ursachen und Funktionen von bestimmten Ungleichheiten für eine bestimmte Gesellschaftsform? Und wir können uns fragen, wie der historische Wandel dieser Formen und Funktionen sozialer Ungleichheit sich vollzogen hat. Egal wie wir das tun, haben wir dabei immer sozusagen zwei prinzipielle Möglichkeiten, wohin wir die Hauptaufmerksamkeit fokussieren können. Was nicht heißt, dass beide sich ausschließen sollten, aber unterschiedliche Zugänge zur sozialen Ungleichheitsforschung setzen dann noch sehr unterschiedliche Schwerpunkte. Die eine dieser Möglichkeiten ist erstmal, dass man sich verstärkt oder besonders für die sogenannte vertikale Gliederungsebene der Gesellschaft interessiert. Also das heißt, für die hierarchische Gliederung zwischen verschiedenen Gruppen von Individuen, zwischen verschiedenen Merkmalsklassen. Und wo wir uns hierarchische Gliederungen angucken, dann interessiert uns soziale Ungleichheit natürlich immer unter dem Gesichtspunkt, dass wir eine bestimmte Asymmetrie der Verhältnisse zwischen den Merkmalen und der Merkmalsträger verstehen und erklären wollen. Ne? Eine Asymmetrie zwischen den Klassen, eine Asymmetrie zwischen den sozial konstruierten Geschlechtern, was auch immer. Damit interessiert uns auch was Bestimmtes. Das heißt, wenn wir nach der vertikal hierarchischen Gliederung fragen, interessiert uns immer auch, wie hängen die bestimmten Gruppen der Merkmalsträgerinnen in irgendeiner Form zusammen, nämlich in konkreten Ausbeutungs- und Abhängigkeitsbeziehungen oder auch in ihren strukturell ungleichen Handlungsmöglichkeiten, in denen bestimmte Individuen eben qua Bildung, qua Geldbesitz, durch welche Phänomene auch immer, immer schon größere und andere Handlungsmöglichkeiten haben als andere. Und damit interessiert uns auf dieser Ebene immer notwendig auch die Macht- und Herrschaftsdimension sozialer Ungleichheit. Eine andere Möglichkeit ist, sich Ungleichheit, und das ist vor allem in der sozialen Ungleichheitsforschung der deutschen Soziologie in den 80er Jahren der primäre Zugriff geworden, sich primär auf der Ebene von horizontalen Gliederungen, also von nicht notwendig hierarchischen Verteilungen anzusehen. Ne? Kurz gesagt, Pluralisierung der Lebensstile ist doch schön, alle sind verschieden und das heißt doch aber nicht, dass irgendjemand über dem anderen steht, sondern alle haben einfach verschiedene Geschmäcker, andere haben einfach verschiedene Interessen, ihre unterschiedlichen Freiheitsgrade zu nutzen. Und das heißt, man geht auf dieser Ebene erstmal davon aus, dass Lebensstile und kulturelle Orientierungen zum Beispiel prinzipiell irgendwie gleichberechtigt nebeneinander stehen. Ne? Also ob jemand lieber Mozart hört oder halt zum Heavy-Metal-Konzert geht, ist sozusagen eine Frage, da unterscheiden die sich, da sind die ungleich, aber es bedeutet sozusagen nicht, dass sie in irgendeinem hierarchischen Verhältnis stehen. Jetzt ist es erstmal wichtig, dass prinzipiell kein soziales Merkmal in irgendeiner Form notwendig hierarchisch ist. Das wäre die Frage, warum man auch diese Form der sozialen Ungleichheitsforschung wieder an die Frage nach der vertikal-hierarchischen Gliederungsebene anschließen soll. Prinzipiell jedes mögliche Merkmal, auch wenn es nicht an sich hierarchisch ist, kann in irgendeiner Form Relevanz und Funktion in hierarchischen Unterscheidungssystemen gewinnen. Dazu ein klares Beispiel. Für uns heute ist es ziemlich selbstverständlich, dass Besitz und Bildung in irgendeiner Form eine hierarchische Ungleichheitsdimension begründet. Das war aber nicht notwendig in allen Gesellschaften so, weil Besitz und Bildung zum Beispiel in der Ständegesellschaft eben nicht notwendig eine Rolle dafür spielt, wo die sozialen Individuen verortet sind und wer bestimmte Sonderrechte und Privilegien hat und wer bestimmte Formen von Macht vermitteln oder ausüben kann. Das heißt, dass Besitz und Bildung zu wesentlichen vertikal-hierarchischen Unterscheidungskriterien werden, setzt eine ganz bestimmte Konfiguration gesellschaftlicher Beziehungen voraus. Und zugleich können wir sagen, das wäre ein anderes Beispiel, das für Bourdieu wichtig ist, dass sich eben auch an die Lebensstile, an die Art und Weise, ob bestimmte Lebensstile als höherwertig oder minderwertig gelten, dass sich auch an die Lebensstile Momente einer hierarchischen Gliederung knüpfen können, die sozusagen dann in der Unterscheidung der Höherwertigkeit oder Minderwertigkeit bestimmter Formen und Stile des Lebens soziale Ungleichheits- und Ausbeutungsverhältnisse legitimieren. Die Begriffe sozialer Ungleichheit sind jetzt, wie ich schon gesagt habe, immer in verschiedener Form auf die vertikale oder horizontale Ebene bezogen. Stände- und Klassenbegriffe sind stark auf die Dimension der Hierarchie und der Asymmetrie fokussiert, während Milieu- und Lebensstilanalysen primär erstmal eher so beobachten, als hätten sie es prinzipiell mit eher vertikalen Verteilungen zu tun, die dann nur durch irgendwelche äußeren Faktoren doch möglicherweise wieder in hierarchische Unterschiede umschlagen. Und das Wichtige ist jetzt, dass die Begriffe und Konzepte, mit denen wir uns soziale Ungleichheitsphänomene angucken, wesentlich schon darüber mitentscheiden, welche Dimension überhaupt bevorzugt in den Blick kommt. Damit sind wir bei einem spezifischen Problem, dass nämlich die Analyse sozialer Ungleichheit selbst ein ideologisches Kampffeld ist. Das Wort Klasse wird so lange nicht neutral sein, als es Klassen gibt. Die Frage, ob es Klassen gibt oder nicht, ist auch ein Kampfobjekt zwischen den Klassen, so Pierre Bourdieu. Jetzt ist die interessante Frage, warum eigentlich? Nun, ziemlich eindeutig ist die Frage, ob und wie soziale Ungleichheit benannt und beobachtet wird, mit politischen und ideologischen Funktionen und Interessen verknüpft. Wenn wir es nämlich mit einer Gesellschaft zu tun haben, in der wie in unserer Gesellschaft sozusagen die multifunktionale und universale Legitimationskonstruktion für die Geltung der bestehenden Ordnung daran liegt, dass alles aus Leistungsprinzipien oder aus Gleichheitssemantiken gerechtfertigt wird, dann kollidiert jede Diagnose der Reproduktion von sozialstruktureller Ungleichheit mit den legitimatorischen Fundamenten dieser Gesellschaft. Also bestimmte Begriffe können zwar akzeptieren, dass es Ungleichheit gibt, das steckt zum Beispiel im Begriff der Leistungsgerechtigkeit drin, der unterstellt, dass die Ungleichheit zwischen den Individuen eben Ausdruck ihrer individuellen Leistung wäre, oder es steckt im Begriff der Chancengleichheit drin, das heißt, natürlich sind nicht alle gleich, aber jeder und jede hatte dieselbe Ausgangschance. Zynisch gesprochen hat ja Donald Trump zum Beispiel gerade verkündet, dass er jedem Individuum der amerikanischen Gesellschaft die Chance geben wird, die es verdient, und zwar unabhängig von Klasse und Geschlecht. Insofern aber Klasse und Geschlecht oder auch rassische Zuschreibungen die individuellen Lebenschancen verändern oder mit prägen, kann diese Freiheit dann eben dazu führen, dass Chancengleichheit eher zu einer Ideologie wird. Und das sehen wir spätestens dann, wenn bestimmte sozialstrukturelle Prozesse der Reproduktion und Vermittlung sozialer Ungleichheit in den modernen Gesellschaften relativ stabil sind. Also wenn die soziale Mobilität zum Beispiel sehr viel geringer ist, als man das erwarten könnte, und bestimmte Gruppen von Individuen abhängig von ihren unterschiedlichen Ausgangslagen immer wieder eher oben oder eher unten im gesellschaftlichen Gefüge landen. Die Klassenterminologie war jetzt tatsächlich seit dem 18. Jahrhundert immer auch ein bevorzugtes Instrument der Artikulation von Sozialkritik in diesem Sinne. Das gilt schon für das Bürgertum des 18. Jahrhunderts, das die Klassenterminologie überhaupt erst eingeführt hat in den modernen Begriffsapparat. Und da ging es immer auch, wenn auch nicht nur, darum, über die ökonomische Bestimmung der Klassen die Frage aufzuwerfen und zu stellen, welche soziale, politische und Stellung den Individuen eigentlich gemäß ihrer Leistung für die Gesellschaft zukommen soll. Das Bürgertum richtet das natürlich prinzipiell gegen den Adel. In den sozialistischen Bewegungen kann genau diese Aufladung, gerade über die Bestimmung der Arbeit als Quelle des Werts in der politischen Ökonomie selbst, kann gerade diese Aufladung dann auch dazu führen, dass sie verwendet wird, um Ansprüche des Proletariats gegen das Bürgertum zu artikulieren. Und auffällig ist auch, das wäre auch ein Argument, dass diese ideologische Aufladung natürlich weiterhin besteht, dass öffentliche Debatten in der Bundesrepublik eigentlich immer dann auf die Klassenterminologie zurückgreifen, wenn es um die Skandalisierung von Ungleichheitsverhältnissen geht. Ne? Also dann wird auf einmal von Klassenbildung gesprochen, wo es darum geht, eben zu skandalisieren, dass Bildung eben ein klassenabhängiges Phänomen bleibt. Warum das so ist, werden wir dann später mit Bourdieu noch genauer kennenlernen. Aber, und das ist jetzt wichtig, dass der Begriff derartig aufgeladen ist, betrifft jetzt natürlich beide Seiten. Es betrifft nicht nur seine Thematisierung und seine Verwendung, sondern es betrifft immer auch die gezielte Dethematisierung und Nichtverwendung von bestimmten Begriffen und Konzepten. Dazu zwei kleine Zitate. Einmal Margaret Thatcher. There is no such thing as society. There are individual men and women, and there are families. And no government can do anything except through people, and people must look to themselves first. It's our duty to look after ourselves and then also to look after our neighbor. Damit wird sozusagen die Gesellschaftlichkeit von bestimmten Beziehungsformen und auch von Ungleichheitsverhältnissen und Zwängen natürlich komplett negiert. Und es wird alles auf die individuelle Verantwortung der Einzelnen attribuiert. Relativ interessant ist, dass dieser Satz fast gleichzeitig mit der Niederschlagung des Minenstreiks in Großbritannien formuliert worden ist. Das war sozusagen der größte und gewalttätigste Klassenkampf, den man in der modernen westlichen Gesellschaft im 20. Jahrhundert 1984, 85 überhaupt hatte, auch mit einigen Todesopfern. Und hier zeigt sich eben, dass gerade auch die Negation von sozialen Beziehungen, von gesellschaftlichen Beziehungen und Abhängigkeiten eben eines der wesentlichen Mittel sein kann, das war mit dem Bourdieu-Zitat am Anfang gemeint, in dem sozusagen ein Klassenkampf von oben geführt wird. Dazu ein anderes Beispiel, diesmal aus Deutschland. Unterschicht ist eine Erfindung lebensfremder Soziologen. Es gibt keine Schichten in Deutschland. Es gibt Menschen, die es schwerer haben und die schwächer sind. Das ist nicht neu. Ich wehre mich gegen die Einteilung der Gesellschaft. So Franz Müntefering von der SPD, gerade in der Zeit, als die Agenda 2010 durchgepeitscht worden ist, die bekanntlich die sozialen Ungleichheitsverhältnisse und die strukturell unterschiedlichen Teilhaberechte in Deutschland wieder gesteigert ungleicher gemacht hat. In beiden Fällen haben wir es jetzt damit zu tun, dass die Individualisierung von Ungleichheit die Negation der strukturellen Ursachen der asymmetrischen Verteilung impliziert und damit immer auch eine Rechtfertigung der bestehenden Asymmetrien wird. Der Staat und die Gesellschaft wird damit aus der Verantwortung entlassen, die vollständig auf das Individuum verlagert wird. Und gleichzeitig implizieren natürlich Begriffe wie sozial starke und sozial schwache was ganz Bestimmtes. Die transportieren eine ganz bestimmte Botschaft. Und diese Botschaft ist, dass das, was eigentlich Produkte sozialer Ungleichheitsverhältnisse zwischen Gruppen sind, als individuelle Eigenschaft von Personen zugerechnet wird. Und das impliziert natürlich immer eine Auf- und Abwertung. Die Schwachen sind eben schwach, die Starken sind eben stark. Und in gewisser Weise heißt das auch, beide sind mehr oder weniger zu Recht da, wo sie sind. Wenn wir es dann doch mit ausgeprägten sozialstrukturellen Ungleichheiten zu tun haben, dann impliziert diese Individualisierung der Ungleichheit gleichzeitig eine Tendenz, die verbleibenden Strukturunterschiede zu naturalisieren und soziale Ungleichheit klassistisch, rassistisch oder sexistisch eben als Ausdruck von Natureigenschaften der betreffenden Gruppen zu definieren oder zu bestimmen. Ich habe das jetzt nicht gesagt, um damit klarzumachen, dass bestimmte Ungleichheitsbegriffe gut oder böse sind, aber man muss sich eben klar sein, dass diese Dimension der Ideologie und der politischen Setzung immer auch in den akademischen Streit über Ungleichheit mit hineingespielt hat, auch wenn er sich natürlich nicht darauf reduzieren lässt, dass bestimmte Positionen halt einfach ideologische Positionen sind. Und gleichzeitig ist es aber auch so, dass die Frage, ob und wie wir überhaupt über Ungleichheit verhandeln können, natürlich von solchen politischen Einflussfaktoren auch nicht unabhängig ist. Zum Beispiel, das hat Rehberg ganz gut mal analysiert, als er über die unsichtbare Klassengesellschaft gesprochen hat. Das Unsichtbarwerden der Klassen in der deutschen Nachkriegssoziologie hat eben auch was zu tun, dass wir es mit einer gezielten Unsichtbarmachung zu tun haben, indem bestimmte Fragestellungen und bestimmte Verteilungen statistisch seit den 1980er, 90er Jahren immer schlechter erfasst worden sind. Ne? Wenn zum Beispiel in der Bildungsforschung die Frage nach der sozialen Herkunft zeitweilig in den 80er Jahren ganz aus den Fragebögen verschwunden ist. Womit haben wir es jetzt zu tun bei diesem akademischen Streit um die Klassengesellschaft? Dieser akademische Streit um die Klassengesellschaft ist erstmal ein Spezifikum der deutschen Soziologie. Und da haben wir es im Wesentlichen mit zwei Hauptargumenten gegen die weitere Verwendung von Klassenbegriffen zu tun. Das erste Argument ist das erste Mal bei Schelsky formuliert. Da geht es darum, mit dem Verweis auf die Entschärfung ökonomischer Differenzen und sozialer Spannungen in der nivellierten Mittelstandsgesellschaft zu suggerieren, dass damit auch klassenspezifische Unterschiede aufgehoben seien. Was meint jetzt nivellierte Mittelstandsgesellschaft? Der Schelsky ist oft kritisiert worden darüber, dass statistisch ja eigentlich gar keine Nivellierung der Einkommen, der Besitzverhältnisse oder der Bildung stattgefunden hat. Ganz so einfach macht sich Schelsky das aber auch nicht, weil er meint, statistisch muss nicht unbedingt eine Nivellierung stattfinden, aber indem der allgemeine Zugang zu Konsumgütern und der allgemein bessere Zugang zu Bildung sowie die Existenz von Institutionen des Konfliktmanagements, ne, also Gewerkschaften und Arbeitgeberverbände, verstehen sich eben nicht mehr als Gegner, sondern als Sozialpartner, die gemeinsam irgendwie was aushandeln müssen, dass all dies auch zu einer Angleichung der Lebenschancen und Interessen der Individuen geführt habe. Das ist jetzt eine Dimension, die man gar nicht so von der Hand weisen kann. Das Wesentliche ist, ob das nicht auch klassentheoretisch oder klassenanalytisch erklärbar wäre. Die andere Argumentation für die Überwindung von Klassengesellschaften bezieht sich auf das ganze Gegenteil. Die gehen nicht davon aus, dass es eine Nivellierung gibt, sondern die sprechen von einer zunehmenden und neuen Pluralisierung und Individualisierung sozialer Ungleichheit, die sich nicht mehr an alte Klassengrenzen halte. Das findet sich vor allen Dingen bei Stefan Radiel, der wichtigste Stichwortgeber der sogenannten neuen sozialen Ungleichheitsforschung war. Wenn Sie in der Soziologie in dem Zusammenhang das Kürzel NSU lesen, dann ist damit die neue soziale Ungleichheitsforschung gemeint und nicht eine gleich benannte andere Gruppierung, die heute dasselbe Kürzel trägt. Das Argument ist hier in gewisser Weise gegenläufig. Es geht genau um das, was Simmel beschrieben hat, nämlich, dass die plurale Phänomenausprägung sozialer Lagen es in der deutschen Soziologie der 80er und 90er Jahre weitgehend konsensfähig gemacht hat, den Klassenbegriff, dem die Wirklichkeit davongelaufen sei, ad acta zu legen. Inzwischen ist die Gesellschaft ein bisschen weitergegangen und dieselben Leute, die 1980, 90 noch von der Überwindung der Klassen gesprochen haben, sprechen angesichts der Öffnung der sozialen Schere und der Zunahme sozialer Spaltungen und Spannungen seit den 1990er Jahren wieder von einer Rückkehr der Klassengesellschaft. Die interessante Frage ist aber, ob das soziologisch besonders sinnvoll ist oder ob es nicht die entscheidendere Frage wäre, ob die Klassen eigentlich jemals verschwunden waren. Ganz einfach deswegen, weil alles, was als Argument gegen die fortbestehende Existenz einer Klassengesellschaft vorgebracht worden ist, sich eigentlich eher gegen die Fortexistenz einer Ständegesellschaft richtet und selbst zentrales Moment der Klassenanalyse seit dem 19. Jahrhundert gebildet hat. Selbst die beiden Hauptargumente lassen sich eigentlich mit Marx ganz schön analysieren und deuten. Warum spricht man in den 1960er Jahren von der Nivellierung? Nun, es geht um die ganz spezifische Konfiguration der Produktionsverhältnisse im fordistischen Akkumulationsregime. Und da ging es im Wesentlichen darum, dass wir es mit einer Massenproduktion von relativ undifferenzierten Gütern, mit heute veralteten Produktionstechniken, Fließbandproduktion etc. zu tun hatten, die irgendwie auch einen Absatz finden mussten. Und dass gleichzeitig diese Massenproduktion relativ stabile Arbeitsverhältnisse und relativ stabile Gruppenbeziehungen erfordert und vorausgesetzt hat. Demgegenüber 1980er Jahre, wir haben es mit einer extremen Flexibilisierung der Produktionsweise zu tun, vor allem natürlich durch die Mikroelektronik, die es jetzt ermöglicht, sozusagen auch Produkte in kleinen Margen effizient und rentabel herzustellen. Und wir haben dann das, was Simmel eben auch so schön beschrieben hat, ne, die Ausdifferenzierung der Güterwelt und die Ausdifferenzierung der verschiedenen individuellen Begehren, die sich auf die, diese verschiedenen Güter richten. Aber gerade das lässt sich eben auch mit Mitteln der klassischen Klassentheorie und Analyse beobachten und erklären. Wenn wir jetzt verstehen wollen, was moderne Klassengesellschaften überhaupt ausmacht, dann ist es erstmal wichtig, dass wir das Primat der sozialen Gliederung in diesen Gesellschaften verstehen. Das unterscheidet sich nämlich wesentlich von vorkapitalistischen Gesellschaften mit Ständeordnung. Der Ständebegriff meint eigentlich eine spezifische Bezeichnung von Ungleichheit im Kontext mittelalterlicher und frühneuzeitlicher Ständegesellschaften. Es gibt auch noch einen allgemeineren Ständebegriff bei Weber etwa, auf den werde ich jetzt heute aber nicht mehr eingehen, um noch einigermaßen in der Zeit zu bleiben. Der historische Begriff meint erstmal im Wesentlichen, dass der Stand das einheitliche Differenzierungsprinzip aller Aspekte des sozialen Lebens ist. Das heißt, das ist das, was ich Ihnen jetzt auch schon mehrfach erläutert habe, ne? Politische, ökonomische, rechtliche, soziale Stellung, kulturelle Praktiken, Kleidung, mit wem Sie überhaupt in die Ehe treten können und so weiter und so fort, sind klar durch ihre Position in einer hierarchischen Stratifikationsordnung der Gesellschaft definiert. Und der Stand wird eben primär über das Geburtsrecht, also über Blutsverwandtschaft, zugerechnet und kann nur in Ausnahmefällen auch erworben oder verliehen werden. Das gilt natürlich vor allen Dingen für den zölibatären Klerus, der sich ja nicht mehr selbst reproduzieren kann, seitdem das Zölibat eingeführt ist, zumindest nicht legitim und nicht offiziell. Solche ständischen Gesellschaften waren relativ statisch, es gab also wenig soziale Mobilität und wenig Konkurrenz und die ständischen Privilegien und Pflichten waren im Ständerecht klar fixiert. Wie das dann funktioniert, sieht man hier ganz schön an diesem Bild zur Illustration der hochmittelalterlichen Ständelehre. Also oben ist Christus und der sagt den verschiedenen Ständen was ganz Bestimmtes, nämlich dem Klerus und dem Fürsten, dass er beschützen soll, dem Fürsten und dem Feudaladel, dass er beschützen soll, dem Klerus, dass er fleißig beten soll und den Bauern, dass sie arbeiten sollen. Was dabei jetzt ganz leicht sichtbar wird, ist, dass die soziale Gliederung hier als unwandelbarer Bestandteil einer gottgewollten Ordnung gilt und dass die religiös begründete stratifikatorische Differenzierung der Gesellschaft, also die soziale Differenzierung in Schichten, das Primat vor funktionaler Differenzierung hat. Über die Position entscheidet, wie gesagt, die Geburt. Das schließt jetzt nicht aus, dass in der ständischen Differenzierung eine bestimmte funktionale Dimension drinsteckt. Es geht nämlich um die klare Regelung von Arbeitsteilung und um die klare Regelung des Austauschs von Diensten und Leistungen. Also auch der Klerus nimmt sich ja nicht nur was, er sorgt für das Seelenheil von allen anderen. Und auch der Adel eignet sich nicht irgendwas an, sondern er übt dafür heute juristische oder eben militärische und polizeiliche Funktionen aus. Aber, und das ist das Wichtige, dass diese funktionale Ebene der Differenzierung nur ein sekundäres Moment der ständischen Stratifikation ist. Es gibt jetzt eine lange Geschichte, warum sich diese Ständeordnung auflöst. Das hat einerseits was mit dem ökonomischen und sozialen Aufstieg der freien Stadtbürger zu tun. Die Handwerker und Kaufleute sind nämlich, wie Sie gerade gesehen haben, in der hochmittelalterlichen Ständelehre noch gar nicht vorgesehen. Es hat aber auch was mit dem Zuwachs des Amtsadels im Zuge der Ausbildung des modernen Nationalstaates zu tun, also dass man jetzt vermehrt bestimmte privilegierte Gruppen für die Verwaltung brauchte. Und durch Steigerung dieser Tendenzen kann man jetzt seit dem Frühkapitalismus, also seit dem 16. Jahrhundert, beobachten, wie sich die Ständeordnung eigentlich faktisch auflöst. Einerseits kommt es zu einer Häufung des Titelkaufs oder des sozialen Aufstiegs durch Eheschließung. Beides wird auch dadurch möglich, dass vor allen Dingen der Adel, der in seinen Rechten und Pflichten, der nicht dafür vorgesehen ist, selbst erwerbstätig zu sein, zunehmend vom Bürgertum abhängig wird. Das Bürgertum gibt Kredit oder macht stellvertretend irgendwelche Produktionsstätten auf. Und faktisch kommt es schon im 17. Jahrhundert zu einer Umkehrung in Hierarchien zwischen Adel und Bürgertum. Eine wirkliche Aufhebung der ständischen Privilegien erfolgt dann allerdings erst im 19. Jahrhundert. Und spätere anachronistische ideologische Rückgriffe auf den Ständebegriff, zum Beispiel im Nationalsozialismus oder der Romantik, entsprechen jetzt ersichtlich der Struktur moderner Gesellschaften nicht mehr. Wie gesagt, auf den Weber'schen Ständebegriff gehe ich jetzt nicht ein. Der meint was anderes, das können Sie sich auf der Folie mal angucken, ist auch interessant, jetzt aber nicht so wichtig. Was unterscheidet jetzt den Klassenbegriff davon? Der seit dem 18. Jahrhundert den Ständebegriff verdrängt. Es geht hier zunächst erstmal darum, dass schon die erste Bestimmung der Klassen im ökonomischen Tableau von François Quesnay dezidiert die Klassen nach ihren Funktionen und Leistungen in ökonomischen Kreisläufen bestimmt. Also das heißt, das Tableau ist auf der anderen Seite angezeigt und es geht hier eben nicht darum, dass irgendeine göttliche Ordnung unwandelbar institutionalisiert und instanziiert wird, sondern es geht darum, dass bestimmte gesellschaftliche große Gruppen in der Art und ihrer Tätigkeit und ihrer Leistungen für die Gesellschaft, in der Art von Produktion und Konsum in irgendeiner Weise in einem abstrakten Zusammenhang stehen. Das wird dann auch für den Klassenbegriff in der politischen Ökonomie zentral und das bestimmt auch seinen vermehrten Gebrauch als sozialen und politischen Klassifikationsbegriff. Insofern dann Smith zum Beispiel davon ausgeht, dass auch die sozialen Eigenschaften der Individuen wesentlich dadurch bestimmt sind, wo sie in der gesellschaftlichen Gliederung der Arbeitsteilung stehen. Also das heißt, als Smith gibt es diese Formulierung, dass ein Arbeiter, ein Handarbeiter und ein Unternehmer von der Natur her weniger unterscheidet als ein Schäferhund und ein Windhund, dass aber die Teilung der sozialen Arbeit die Grenzen einer ganzen Welt zwischen beiden errichten würde. Und das ist die Idee, dass jetzt sozusagen auch die sozialen Differenzierungsprinzipien dieser funktionalen Dimension folgen. Damit ist man beim wesentlichen Unterschied des Klassenbegriffs zum Ständebegriff. Der Klassenbegriff soll nicht mehr primär manifeste soziale Gruppen bezeichnen, sondern er dient der wissenschaftlichen Klassifikation von Merkmalen und diese Klassifikation von Merkmalen beansprucht es, latente Ursachen und Wirkungsprinzipien sozialer Differenzen zu erklären. Der Klassenbegriff, wie er dann vor allen Dingen von Marx verwendet wird, ist dabei selbst der Ausdruck von tiefgreifenden sozialen Transformationen, das hat Luhmann schön nachgezeichnet, nämlich eben der Transformation von einer Ständegesellschaft zu einer Gesellschaft, in der sich die Unterschiede zwischen den Individuen nicht mehr fixiert abbilden lassen, sondern sich, wie Marx das formuliert, in beweglichen, nicht festen Kreisen herausbilden, deren Prinzip die Willkür ist. Geld und Bildung sind die Hauptkriterien, womit teils Zufall, teils Arbeit des Individuums etc. über seine Stellung entscheidet. Der Klassenbegriff soll also gerade erklären, welche gesellschaftlichen Logiken und Kräfte noch eine soziale Differenzierung bewirken, wenn doch die starre ständische Stratifikation de facto aufgelöst ist und die Individuen formal frei und gleich sind. Die politische Ökonomie des 18. Jahrhunderts sieht Klassen dann, wie gesagt, primär in spezifischen Funktionen bestimmt, die bestimmte Typen von Individuen im Wirtschaftsprozess erfüllen. Kapital und Lohnarbeit sind dabei natürlich die Hauptklassen, aber schon in der politischen Ökonomie und erst recht bei Marx gibt es dann eine Differenzierung der Klassen, zum Beispiel nach den verschiedenen Funktionen von verschiedenen Arbeitskräften in der gesellschaftlichen Arbeitsteilung. Das hatte ich Ihnen ja auch schon im Zusammenhang mit den kommerziellen Arbeitern zum Beispiel und der Logik von Bildungsexpansion und Inflation bei Marx kurz erläutert gehabt. Es gibt jetzt so ein allgemeines Schema, mit dem man ganz gut veranschaulichen kann, was bei einer Klassenanalyse eigentlich so berücksichtigt wird und wie sowas aufgebaut ist. Es gibt zunächst, und das ist eine Spezifik des Klassenbegriffs, warum man ihn vielleicht doch nicht so voreilig zugunsten des Schichten- oder Milieubegriffs verwerfen soll, es gibt zunächst eben diese struktur- und funktionsanalytische Dimension. Das heißt, es gibt funktionell bestimmte ökonomische Gesellschaftsklassen, wie Marx das nennt, und die sind eben nicht einfach durch ihre Merkmale definiert, sondern durch ihre Funktionen, die sie in bestimmten gesellschaftlichen Prozesslogiken einnehmen. Also dass Lohnarbeit und Kapital auf beiden Seiten produziert werden, hat nichts mit den sekundären Merkmalen der Individuen zu tun, sondern es hat etwas damit zu tun, dass die Prozesslogik des Kapitalismus selbst erzwingt, dass permanent eine Mehrheit der Lohnabhängigen gegenüber einer Minderheit der Kapitalbesitzenden im Prozess selbst reproduziert wird. Die Reproduktion und Veränderung der Klassenstruktur ergibt sich dann aber, und das hat vor allen Dingen Bourdieu, und da wird, wenn Sie das dann auch noch genauer sehen, herausgearbeitet, immer im Zusammenspiel mit weiteren gesellschaftlichen Funktionslogiken. Also das heißt, die können wir nicht nur aus der ökonomischen Kernstruktur verstehen, wir müssen uns auch angucken, wie das Bildungssystem, also das, was Bourdieu das System der Produktion der Produzenten nennt, in seiner spezifischen Eigenlogik strukturiert ist und in dieser spezifischen Eigenlogik zur Reproduktion von Klassenbeziehungen beiträgt. Und ähnlich wäre es mit den spezifischen Funktionslogiken von Politik und Recht oder auch mit den spezifischen Funktionslogiken der kulturellen Produktion. Das wird uns nächste Woche in der Kulturindustriethese der kritischen Theorie wieder begegnen. Es wird uns etwas differenzierter auch bei Bourdieu nochmal wieder begegnen. Es gibt jetzt zweitens eine soziokulturelle und sozialphänomenologische Dimension des Klassenbegriffs. Insofern man nämlich davon ausgehen kann, dass die funktionelle Position bestimmte Lebensbedingungen und spezifische soziale Chancen und Erfahrungen der Individuen bedingt und ermöglicht. Das heißt, die erste Dimension macht auch die Prägung spezifischer klassentypischer Denk- und Handlungsweisen, spezifischer Habitusformen und Lebensstile wahrscheinlich. Das heißt, es gibt hier keine absolute Kausalität, ne? Individuen bewegen sich relativ frei, aber je nachdem, mit welchen Lebensbedingungen sie als Folge ihrer Stellung in der funktionellen Dimension konfrontiert sind, ist eben auch die Ausprägung von bestimmten Bildungsinteressen, von bestimmten sozialen Orientierungen wahrscheinlicher oder unwahrscheinlicher. Wichtig ist aber, dass die Eigenlogik der kulturellen Praxis und weiter Einflussfaktoren jetzt zu sehr vielfältigen graduellen Abstufungen führt, die mit der unmittelbar ökonomisch-funktionellen Dimension nicht unbedingt was zu tun haben müssen. Es gibt also eine relative Eigenlogik der soziokulturellen und sozialphänomenologischen Dimension, in der sich Klassen darüber hinaus vor allen Dingen durch die Vielzahl ihrer Verhältnisse und Praktiken bestimmen. Das aber gleichzeitig auch tun in einer Art und Weise, und das werden Sie bei Bourdieu dann noch tiefergreifend kennenlernen, in denen es nicht um die einzelnen Merkmale geht, sondern wie diese Merkmale relational zu den Merkmalen anderer Klassen stehen. Also ob zum Beispiel ein bestimmter Lebensstil als höherwertiger oder minderwertiger gilt, heißt, dass zwischen den Lebensstilen von Bürgertum, Kleinbürgertum, Lohnabhängigen konstitutive Hierarchien wiederum bestehen, die dann auch auf die Reproduktion der funktionsanalytischen Seite der sozialen Ungleichheitsbeziehung zurückwirken können. aber natürlich auch auf der Ebene der konkreten sozialen Beziehungen und Kämpfe sich auswirken können. Das ist etwas, was in der dritten Dimension des Klassenbegriffs zentral ist. Hier geht es nämlich um eine konflikttheoretische, politische und herrschaftssoziologische Dimension. Dadurch, dass auf der basalen Bestimmung der Klassenverhältnisse in kapitalistischen Gesellschaften diese strukturell immer schon asymmetrisch sind, dass es hier also immer objektive Dominanz- und Ausbeutungsverhältnisse gibt, wird auch die Ausprägung von latenten Konflikten wahrscheinlicher und, das war die große Hoffnung von Marx, dass die Konflikthaftigkeit der verschiedenen sozialen Ausprägungen auch die Bildung von kollektiv agierenden Konfliktparteien wahrscheinlicher macht. Das ist jetzt aber wieder an ziemlich viele prekäre Zusatzvoraussetzungen gebunden. Es ist nämlich etwas, was, wenn Sie sich an die marxische Begrifflichkeit erinnern, im Wesentlichen auf der Ebene der Ideologie ausgefochten wird. Also das heißt, inwiefern kann sich überhaupt ein Bewusstsein für Konflikte und soziale Lagen und soziale Interessenkämpfe ausbilden? Deswegen hoffte Marx so auf dieses Bildungselement, das in der Logik des Kapitalismus dem Proletariat immer weitergehend hinzugefügt werden muss. Konflikte können aber auch durch tausende anderer Sachen überlagert sein, zum Beispiel darin, dass bestimmte Individuen am Status quo, auch wenn sie in ihm benachteiligt sind, ein Interesse haben, weil sie dazu mindestens wissen, wie die Geschichte weitergeht. Deswegen, das sei hier nur kurz verwiesen, weil das ein aktuell sehr interessanter Punkt ist. Marx hat im sogenannten 18. Primär, das liegt von der Part, das ist eine Analyse der 48er Revolution, die dann in die erste Form des modernen Autoritarismus umschlägt, analysiert, warum so viele Klassen und Klassenfraktionen letzten Endes für die autoritäre Lösung optieren. Das ist später zu einer wichtigen Grundlage der modernen Faschismusanalyse geworden, die uns heute vielleicht wieder ein bisschen mehr beschäftigen sollte als in anderen historischen Phasen. Das heißt, auch auf dieser Ebene ist keineswegs ausgemacht, dass Konflikthaftigkeit automatisch in eine progressive oder emanzipatorische Form gegossen wird und in einen progressiven oder emanzipatorischen Kampf führt. Die Art und Weise, wie Konflikte ausgestaltet werden können, hängt dann eben von diesen Zusatzvoraussetzungen ab. Inwiefern werden Konflikte überhaupt bewusst? Inwiefern gibt es eine Selbstorganisation der Konfliktparteien? Und wenn es keine Selbstorganisation gibt, welche symbolischen Repräsentationen stehen überhaupt zur Verfügung, um Konflikte zu artikulieren? Ich war gerade auf der Tagung in Würzburg dazu, deswegen fallen mir diese Sachen die ganze Zeit ein, weil das war mein Wochenende. Aber ein aktuelles Beispiel dafür wäre zum Beispiel, dass wir gerade kein Deutungsangebot haben, keine soziale Repräsentation, die die sozialen Konfliktlagen und Spannungen in einer adäquaten Art und Weise von links artikulieren würden. Auch die Linken setzen vielmehr auf den Nationalstaat. Und der Nationalstaat ist immer schon exklusiv solidarisch, weil er heißt, dass eine bestimmte Bevölkerung gegen eine andere in ihren Interessen beteiligt werden soll. Und die einzige konsequente Ausdrucksform für die Repräsentation sozialer Konflikte wird halt den Rechten und den Rechtspopulisten damit überlassen. Und das heißt nicht, dass diese Angebote der Deutung der sozialen Repräsentation der Konflikte adäquat ist oder zu ihrer Lösung beitragen wird. Wahrscheinlich wird eher das Gegenteil der Fall sein. Aber es heißt eben, dass sich die Konfliktspannungen in genau diese Richtung kanalisieren und richten können. Klassenkämpfe haben aber jetzt nicht unbedingt nur eine genuin politische Dimension, sondern, das wird uns bei den Cultural Studies und bei Bourdieu nochmal ausführlicher begegnen, sie haben auch immer eine spezifische soziokulturelle Dimension, insofern auch der Kampf um Kultur, um die Deutung und die Anerkennung von bestimmten kulturellen Praktiken als höher oder minderwertig oder als gleichwertig, immer ein Konflikt zwischen verschiedenen sozialen Gruppen mit sein kann, der auch zur Legitimation oder Destabilisierung von bestimmten Herrschaftsverhältnissen beitragen kann. Gut. Ich mache jetzt heute, weil ich schon sehe, dass ich wieder nicht durchkomme, Schluss mit einigen Andeutungen zu den allgemeinen Kennzeichen von Klassenanalysen und Klassentheorien. Und alles, was ich heute nicht mehr geschafft habe, lässt sich dann verteilt auf die Sitzung zu den Cultural Studies und zu Bourdieu nochmal am konkreten Beispiel mit einbringen. Die Kennzeichen von Klassenanalyse und Klassentheorie. Ihr wesentlicher Anspruch ist es, Aspekte sozialer Ungleichheit, also Besitz, Bildung, Beruf, politische Partizipation, Lebensstil, Geschmack, Habitus und Konsum, sollen nicht nur beschrieben werden, sondern der Anspruch ist es, sie in ihrem systematischen Zusammenhang zu analysieren und erklären. Die Aspekte der sozialen Ungleichheit müssen aus den Formen, Verhältnissen und Funktionslogiken der gesellschaftlichen Produktion erklärt werden. Das können dann eben die Erklärungen aus den Funktionsprinzipien der kapitalistischen Produktionsweise sein, die bei Marx im Vordergrund standen. Es kann aber eben auch die Erklärung mit der Zusammenwirkung verschiedener funktional differenzierter Felder, also Ökonomie, Politik, Bildung und kulturelle Produktion sein, wie das bei Bourdieu vor allen Dingen zentral wird. Die Kapitalverfügung ist dabei ein zentraler Indikator der Klassenlage, aber der Indikator sagt uns natürlich eigentlich relativ wenig. Ein Indikator zeigt nur was an. Der Erklärungsanspruch muss also sozusagen dann auf diesen anderen Ebenen wieder ausgefüllt werden. Die soziologischen Klassen bezeichnen dabei nicht notwendig, und das ist sehr wichtig, reale gesellschaftliche Großgruppen, wenn nämlich sozusagen die Arten und Weisen, wie sich die Individuen ihrer Stellung in den gesellschaftlichen Verhältnissen bewusst werden, auf einer eigenen Dimension liegt, ne, die Dimension der sozialen Beziehungen und der politischen Ausprägung von Konflikten auf einer eigenen Dimension liegen, dann heißt das, dass es trotzdem analytisch unterscheidbare Positionen und Stellungen in den gesellschaftlichen Verhältnissen geben kann, auch wenn die Individuen jetzt nicht mit der roten Fahne vor sich herlaufen und sagen, ich bin Teil der Arbeiterklasse. Aber, und das ist wieder das Wichtige, die Klassen auf dem Papier, wie Bourdieu das nennt, mit denen wir die Erklärung und die Analyse der Konstitution des Agierens realer Gruppen betreiben wollen, diese Klassen auf dem Papier müssen in irgendeiner Form wohlbegründet in statistisch nachweisbaren Verteilungen sein, also Kapitalverfügung, Bildung, Lebensstil, politische und kulturelle Teilhabe müssen irgendwie mit den Verortungen der Individuen in bestimmten ökonomischen oder politischen Strukturgefügen kompatibel sein, müssen miteinander korrelieren, um diese Zusammenhänge überhaupt erstmal sichtbar zu machen. Und damit bin ich am Schluss. Wo ist denn das Bild hin? Das kommt so und so dann bei Bourdieu. Das wäre der Vorblick. Bei Bourdieu gibt es sozusagen den sozialen Raum der objektiven Klassenlagen und den Raum der Lebensstile. Das sollte jetzt auf dem Bild zu sehen sein, in dem halt irgendwie ganz, ganz verschiedene kulturelle Ausprägungen, die dann rot markiert sind, sehr, sehr eng mit der objektiven Klassenlage, die sich nach Kapitalvolumen und Kapitalstruktur der Individuen bestimmen lässt, und mit den sozialen Laufbahnen, also steigen bestimmte Gruppen eher auf oder ab, damit sehr stark korreliert sind. Aber das wird, wie gesagt, ausführlicher so und so ein Teil der Bourdieu-Sitzung sein. Und in dem Kontext werde ich auch noch was nachholen zur Unterscheidung einer Klassenanalyse, die Bourdieu macht, von verschiedenen anderen Analyseformen, nämlich zum Beispiel zur Schichtungs- und Milieuanalyse. Dabei ist das Wichtige, und das ist heute der letzte Satz, weil wir heute nur zu den Klassen gekommen sind, dass meine Wirkung dafür, dass man die Erklärungskraft und die Erklärungsansprüche des Klassenbegriffs in der Soziologie nicht aufgeben soll, natürlich überhaupt nicht heißen muss, dass wir die spezifische Auflösungsstärke dessen, was die Milieuforschung bringt, nicht nutzen können. Weil es ist einfach so, dass natürlich in der alten Logik von kulturellen Praktiken Dimensionen enthalten sind, die ich nicht irgendwie aus der unmittelbaren Stellung der Individuen in Produktionsprozessen deduzieren kann. Ich muss mir diese Eigenlogiken also differenziert und mit möglichst großer Auflösungsstärke angucken. Das leisten Milieustudien. Es ist dann aber durchaus auch möglich, wie Michael Wester das vor allen Dingen macht, Milieus einfach als eine spezifische Alltagsebene der Klassenpraxis anzusehen. Und das ist vielleicht produktiver, verschiedene Forschungskonzepte und Ansätze so ein Verhältnis miteinander zu bringen, dass sie dann bei Solier vor allen Dingen, bei dem es ja auch sehr viel um Lebensstile geht, nochmal ausführlicher in einer konkreten Theorie kennenlernen werden. Es ist produktiver, verschiedene Ansätze so ins Verhältnis zu bringen, als irgendwie vorzuentscheiden, wir können nicht mehr und dürfen nicht mehr von Klassen sprechen. Wir sprechen jetzt nur noch von Milieus, aber natürlich auch produktiver, als einfach zu sagen, wie das teilweise Klassenanalytiker gemacht haben. Diese Milieuforscher haben uns viel zu große Erklärungsdefizite, weil auch Milieuforschung zeigt eben in vielerlei Hinsicht etwas. Und dazu kommen wir dann in konkreteren, inhaltsgesättigten Sitzungen bei den Cultural Studies und bei Pierre Bourdieu noch. Soweit für heute.